Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 80 des Gabelbissen Podcasts. Die heutige Folge wird mal eine vegetarische Folge wieder werden und viele von euch wissen ja, wenn ich vegetarische Folgen mache, wird es in der Regel immer was Süßes. Und genauso wird es auch in der Folge wieder sein, weil viele vegetarische Gerichte, die ich kenne, sind halt mal süße Gerichte. Ich mache es aber nicht deswegen heute, sondern ich mache es, weil das Thema einfach wunderbar zur aktuellen Zeit passt, weil momentan hat eben diese Frucht gerade, ja, fängt gerade die Saison an. Man bekommt die ersten heimischen Produkte davon bereits zu kaufen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, heute geht es um Ananas. Okay, manch einer wird jetzt vielleicht ein bisschen verwundert sein. Ananas, sowas wächst doch nicht in Österreich. Doch tut's, aber Ananas ist ja eigentlich die Erdbeere. Wieso und warum die gerne mal Ananas genannt wird, das erzähle ich euch dann später. Fangen wir mal an mit der Erdbeere im Allgemeinen. Die zählt jetzt zu den Rosengewächsen, wie eigentlich viele andere Sachen auch. Das zählt eigentlich zum Rosengewächs, zählt, wenn man so nachschaut, sehr, sehr viel dazu. Botanisch gesehen, also ganz streng genommen, handelt es sich bei der Erdbeere ja um überhaupt keine Beere, sondern um eine sogenannte Sammelnussfrucht. Die eigentliche Frucht, das ist ja nicht das Rote, das was wir hauptsächlich essen und weswegen wir das essen, sondern die eigentliche Frucht sind die kleinen Kerne, sprich die Nüsschen, was das Fruchtfleisch mehr oder weniger hat. Und dahinter steckt nämlich eine spezielle Überlebensstrategie. Und zwar ist es so, die Tiere fressen eben diese roten Früchte. Rot zieht ja sehr, sehr viele Tiere an, wie auch gelb bei den Insekten. So gibt es bei vielen Tieren, ist auch rot so eine anziehende Farbe. Nur die Nüsschen werden nicht verdaut. Ja, wenn das Tier das dann so isst und wieder mal ja, ausscheidet, bleiben die Nüsschen intakt, haben schon mal einen gewissen Grundstoff und somit kann die Pflanze neue, also kann sich die Pflanze somit fortpflanzen. Erdbeeren pflanzen sich aber nicht nur auf diese Art und Weise fort, sondern machen das auch über sogenannte Ausläufer. Die sind dann eigentlich in der Regel, wenn sie jetzt rein in der Natur wachsen, immer mit dem Mutterstock verbunden. Hat den Nachteil, dass eben besagter Mutterstock nicht mehr die Energie hat, die er braucht und somit auch nicht so ertragreich ist. Darum wird in der Zucht, in der professionellen Zucht, dann der Ausläufer vom Mutterstock getrennt, damit eben beide Pflanzen gleich viel Energie haben. Weil, wie ihr vermuten könnt, der Ausläufer ernährt sich quasi teilweise mit über den Mutterstock. Aber durchs Trennen ist überhaupt kein Problem. Der kann genauso als eigenständige Pflanze fungieren und genauso Energie aufnehmen. Bei der Erdbeere selbst kennt man ca. 1000 Variationen, also verschiedenste Züchtungen. Im Handel hingegen sind jedoch nur wenige. Also man bekommt sie nicht 1000 verschiedene Arten. Aber was ich herausgefunden habe, ist es doch respektabel viel. Die Erdbeere, also die Pflanze an sich, wird sehr, sehr vielseitig eigentlich genutzt. Ich habe sie auf der einen Seite als Zierpflanze, da gibt es eigene Züchtungen, da sind die Früchte nicht genießbar, weil die schmecken nach nichts. Dafür sieht die Frucht oder auch die Blüte sehr, sehr schön aus. Die Erdbeere wird natürlich in der Küche verwendet, klar, sonst wäre sie heute nicht im Gabelbissen. Und die Erdbeere wird auch als Heilpflanze verwendet. Die Frucht weist übrigens einen sehr, sehr hohen Gehalt von Mineralstoffen auf. Vitamin A, B1, B2 und natürlich auch Vitamin C. Ja, und weiters hat die Frucht noch sehr, sehr viel an Fruchtsäure. Man sagt ihr viele positive Eigenschaften nach, darum wird sie ja auch in der Medizin verwendet. Zum Beispiel ist die Erdbeere verdauungsfördernd, sie kann aber auch unser Immunsystem kräftigen. Sie wirkt, obwohl sie sehr wasserreich ist, auch entwässernd. Hilft zum Beispiel bei Blutarmut. Das kommt daher, da die Erdbeere eine sehr eisenhaltige Frucht ist. Ja, dann hilft sie, so sagt man auch, bei Gicht, bei TBC, also Tuberkulose, Herzleiden, Nervenschwäche, Kreislaufstörung und noch vielen, vielen Sachen mehr. Ja, und selbst die Blätter kann man verwenden. Wenn man nämlich einen Tee aus den Erdbeerblättern aufbrüht, so sagt man, wirkt der entzündungshemmend. Also man sieht, die Erdbeere ist ein richtiger Tausendsasser. Die schmeckt nicht nur gut, sondern die bringt uns eigentlich auch für die Gesundheit auch einiges. Ja, Ananas. Das ist ein Begriff, der in vielen Teilen von Österreich verwendet wird, aber jedoch eher von der älteren Generation her. Die sagen eben nicht klassisch Erdbeere, sondern nennen das Ananas. Wir, also von der jüngeren Generation, verbinden, wenn man so jetzt ja sagt, nach aus der Ananas gegessen, ja doch eher die Hawaii-Ananas damit, weil ja, ist eher unser Produkt mit dem Namen. Aber auf Erdbeere, sagen wir es ehrlich, würden wir nicht so unbedingt denken. Nur woher kommt denn jetzt der Name Ananas für die Erdbeere? Das ist eigentlich ganz, ganz einfach erklärt. Und zwar essen wir die sogenannte Gartenerdbeere und deren botanische Bezeichnung wäre die Fragaria ananassa oder auch im Deutschen die Ananaserdbeere. Von daher, weil es früher eben generell Ananaserdbeere genannt wurde, hat man das einfach abgekürzt und Ananas gesagt. Hawaii-Ananas hat es ja früher außerdem auch bei uns nicht so täglich gegeben, wie man es jetzt einfach bekommt. Das wäre kein Thema, dass man eine Hawaii-Ananas heutzutage bekommt. Die Gartenerdbeere ist übrigens keine rein rassige, wenn man es so nennen will, Erdbeervariation, sondern ist eigentlich eine Kreuzung. Und zwar aus zwei amerikanischen Varianten. In Österreich gibt es übrigens eine ganz, ganz bekannte Vertreterin der Gartenerdbeere, und das wäre die Wiesner Ananas-Erdbeere. Das Ganze zählt seit einiger Zeit als Produkt der Genussregion, sprich, diese Art von Erdbeere darf es nur in einer Region geben, und zwar aus Wiesen im Burgenland. Das ist eine Ortschaft, die nicht nur durch die legendären Festivals bekannt ist, sondern eben auch wegen der Erdbeere. Und wegen der kennt man Wiesen eigentlich ein bisschen länger als die Festivals. Die Pflanze findet nämlich dort, das ist, warum es eben aus Wiesen kommt, ideale Bedingungen, sowohl vom Boden als auch vom Klima her. So, es gibt dort so circa ja, 45 Betriebe, die die Erdbeere kultivieren. Das Ganze wird auf so circa 50 Hektar gemacht. Und da, das muss man sich mal vorstellen, erreicht man pro Jahr einen Ertrag von 300 Tonnen, also 300 Tonnen Erdbeeren, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Die Zahlen sollten stimmen, das habe ich unter anderem vom Lebensministerium in Österreich. Also gehe ich mal davon aus, dass die passen. Geerntet wird die im Wiesen übrigens von Ende Mai bis Ende Juni, Anfang Juli. Kommt ganz darauf an, wie die Temperatur ist. Und das Ganze wird nicht maschinell gemacht, sondern wird noch per Hand verlesen. Sprich, die Erdbeeren werden hier per Hand gepflückt und schlechte Früchte, die zum Beispiel von Tieren angepeckt worden sind oder angeknabbert oder die sonst irgendwelche Schäden etc. haben, werden gleich am Feld gelassen und dienen somit als Dünger für die nächste Saison. Wichtig ist dabei, das solltet ihr, wenn ihr selber pflückt, auch so machen, immer mit Stiel pflücken. Wenn ihr das nämlich ohne Stiel macht, einfach die Beere so abtrennt, dann trocknet die aus und der Stiel schützt die Erdbeere davor. Sprich, die bleibt länger schön und länger saftig. Erdbeere hat übrigens eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für die Region, auch was das Touristische betrifft. Denn wie auch in der Wachau, wo es spezielle Feste für die Marillen gibt, gibt es auch in Wiesen spezielle Erdbeerfeste. Zum Beispiel gibt es da im Juni den Ananaskirtag. Und wie es halt so oft üblich ist, wird ja auch eine eigene Ananaskönigin, sprich eine Erdbeerkönigin, gewählt. In der Küche wird die Erdbeere unterschiedlich verwendet. Da gibt es zig Varianten, was man aus Erdbeere machen kann. Zum Beispiel Marmelade. Und bei Erdbeermarmelade habe ich gleich einen Tipp für euch. Und zwar habe ich den von einem Hörer von mir, zwar vom Peter aus dem Salzkammergut. Der hat mir mal erzählt, er friert Marmelade ein. Ich war dann etwas erstaunt und habe mal genau nachgefragt, wieso frierst du Marmelade ein? Und dann hat er mir Folgendes erklärt. Wenn man Erdbeermarmelade macht und die frisch dann, wenn sie ausgekühlt ist, einfriert und dann kurz vor Gebrauch auftaut, schmeckt die wie am ersten Tag. Ich habe auf der einen Seite keine Umfärbung. Wir wissen ja, wenn ich Erdbeermarmelade zu lange lager, dann wird die so, wie soll man sagen, unappetitlich braun, also nicht mehr so schön rötlich, wie wir es am Anfang kennen. Und das wirkt sich auch ein bisschen auf den Geschmack aus. Frieren wir die Erdbeermarmelade ein, dann haben wir das Problem nicht und wir können relativ lange eine mehr oder weniger ganz frisch schmeckende Erdbeermarmelade genießen. Ja, dann können wir auch noch eine Soße machen. Die geht wirklich ganz, ganz einfach. Da muss man einfach nur Erdbeeren pürieren. Wer will, mit Staubzucker abschmecken und das war's. Und was mir daran toll gefällt, die kann man auch super einfrieren und bei Bedarf auftauen. Ich mache das für meinen Teil immer so, oder wir machen das so bei uns zu Hause. Wir portionieren das Ganze in alten Joghurtbechern. Darüber kommt dann ein bisschen Klarsichtfolie, die man mit dem Gummiringel zumacht, und das Ganze kommt dann stehend in den Gefrierer rein. Und ein so ein Joghurtbecher reicht einfach für uns aus als nette Beilage zu, ja, zum Beispiel Fruchtknödel oder zu anderen süßen Speisen. Ja, Fruchtknödel natürlich, klar, kann man auch mit Erdbeeren machen. Es gibt Kuchenvariationen mit Erdbeeren, es gibt Torten, es gibt Speiseeis, es gibt einen sogenannten Erdbeerwein. Man macht Essig draus, man macht Saft draus, man macht Erdbeermilch draus, man macht Espuma draus, es gibt Strudel und noch vieles, vieles mehr. Also Erdbeer ist wirklich eine super variable Frucht, mit der man total viel machen kann. Ja, schauen wir uns das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen historisch an. Also Erdbeeren kennt man in Europa schon sehr, sehr lange. Man geht auf die Steinzeit zurück. Damals hat es natürlich noch nicht Gartenerdbeere gegeben, so wie wir es heute kennen. Da waren das die klassischen Walderdbeeren. Der Bedarf war aber sehr, sehr gering und das hielt sich auch noch relativ lange so. Denn ursprünglich war die Erdbeere keine Genusspflanze wie heute, sondern primär eine Heilpflanze. Und somit, weil der Bedarf nicht so groß war, wurde die eigentlich nie vom Menschen gezüchtet. Erste Erwähnungen, dass man es gewagt hat, diese Pflanze auch selbst zu züchten, findet man im 14. Jahrhundert. Und zwar gibt es da Schriften in Frankreich, die das Ganze beschreiben. Und damals wurde das aber nur den Apothekern vorbehalten. Und zwar haben die eben, damit sie Medizin herstellen können, Apotheken in deren Gärten gezüchtet. Den eigentlichen Durchbruch hat die Erdbeere erst viel, viel später gehabt. Und zwar finden wir uns da bereits schon im 18. Jahrhundert. Und da haben eben die ganzen Pioniere und Forscher die Erdbeervariationen aus Übersee, sprich aus Nord- und Südamerika, mitgenommen. Der wesentliche Unterschied war mal, dass die Früchte von den Erdbeervarianten aus Übersee wesentlich größer waren als unsere Walderdbeeren. Und dann ist die Gartenerdbeere daraus entstanden. Und das war eigentlich nicht gewollt. Das war eigentlich ein Zufall, dass die heute bekannte Gartenerdbeere entstanden ist. Und zwar ist das wie folgt passiert. Man hat zwei Sorten aus Amerika relativ nahe gepflanzt. Aber nicht mit irgendwelchen Absichten, sondern man wollte die einfach bei uns züchten. Und zwar war das die sogenannte Chile-Erdbeere. Wie der Name vermuten lässt, kommt die aus Südamerika, aus dem Gebiet des heutigen Chile. Hat eine große Frucht, aber die ist ja eher geschmacklos. Und neben ihr oder in unmittelbarer Nähe hat man die sogenannte Scharlach-Erdbeere gepflanzt. Die hat den Namen unter Anführungszeichen von der Krankheit Scharlach her, und zwar weil das Rot dieser Erdbeere circa dem gleich kann, wenn man eine Scharlacherkrankung hat. Unterschied zur chilenischen Variante hat die eine kleinere Frucht, zwar größer als unsere Walderdbeere, aber kleiner und zusätzlich mehr Geschmack. Ja, und die haben sich dann unbeabsichtigt gekreuzt und dann ist mehr oder weniger die Urform der Gartenerdbeere entstanden. Und da haben sich von beiden Früchten mehr oder weniger die positiven Eigenschaften vereint und man hatte eine wohlschmeckende neue Variante. Die Züchtung von dieser Gartenerdbeere war aber bis ins 19. Jahrhundert hinein nur den Adeligen vorbehalten. Also das unter Anführungszeichen normale Fußvolk durfte die nicht haben. Es durften nur die Adeligen haben. Die uns heute bekannte Ananas-Erdbeere, die auf die Urform zurückgeht, die wurde circa um 1840 in Deutschland gezüchtet. Und zwar im Ort Stauffenberg, das ist in der Nähe von Baden-Baden. Ja, und von dort brachten dann ein gewisser Hans Wolf und Hans Eckert die ersten Pflanzen mit nach Österreich in die Ortschaft Wiesen. Und dort wurde sie dann 1870 zum ersten Mal gepflanzt. Und da hat man dann relativ schnell gemerkt, dass der Klima und also das Klima und der Boden in der Gegend ideal für die Pflanze sind, die ist wunderbar gedeiht und hat eine reiche Ernte geboten. Die hat man dann nach Wien verkauft, weil einfach ein großer Markt da war und ja, der Markt ist losgegangen, das ist richtig ein Boom gewesen um diese Erdbeeren. Dann hat man das Wissen um die Kultivierung, wie man die Pflanze veredeln kann, einfach von Generation und Generation weitergegeben. Es gab auch in Wiesen eine eigene Erdbeerversuchsanstalt vom Staat Österreich. Und zwar hatte die die Aufgabe, neue Sorten zu erproben, eventuell zu akklimatisieren etc. etc. Wurde aber dann aufgrund von Kosten 1922 aufgelöst. Aber die Erdbeere blieb trotzdem in der Region. Quasi jeder Garten hatte solche Wiesener Erdbeeren. Also jeder Privathaushalt hatte im Garten solche Wiesener Erdbeeren. Es gab dann viele örtliche Züchtungen und Spezialitäten, zum Beispiel Königin Luise, Madame Motu, die man auch Paradeiser nennt. Warum auch immer Paradeiser, kann ich euch leider nicht sagen. Die Madlische und noch viele, viele andere Varianten. 1951 gab es dann wieder ein Versuchsfeld für Erdbeeren in Wiesen. Da war dann das Ziel, eventuelle Neuzüchtungen zu kreieren oder die Hilfsmittel weiterzuentwickeln, damit die Arbeit nicht so aufwendig ist, wie es früher halt war. Das Ganze wurde übrigens dann einige Jahre später mit Erfolg abgeschlossen. Ja, und wie gesagt, heutzutage ist die Erdbeere nach wie vor in Wiesen präsent. Man züchtet die da mit wirklich großen Erfolg und kann die in ja, fast ganz Österreich, sage ich jetzt mal, wage ich mich zu behaupten, fast, ja, eigentlich kaufen. So, jetzt würde ich sagen, genug der grauen Theorie. Jetzt wissen wir ja das Wichtigste von der Erdbeere und jetzt würde ich sagen, jetzt verarbeiten wir die auch mal. Und jetzt habe ich mal gedacht, möchte ich euch ein super Rezept vorstellen, und zwar Erdbeerknödel. Und zwar brauchen wir dafür so circa 4 Portionen, 250 Gramm Topfen, so Quark, 60 Gramm Butter, eine Zitrone. Hier würde ich wirklich wieder mal zu einer Bio-Zitrone raten, die unbehandelt ist, weil wir in späterer Folge die Schale benötigen. Außerdem benötigen wir noch Salz, einen Teelöffel Vanillezucker, 150 Gramm Mehl, 600 Gramm Erdbeeren, Staubzucker. Ja, und für die Brösel brauchen wir dann noch 100 Gramm Butter oder Margarine, was euch lieber ist oder was ihr halt zu Hause habt, und so circa 120 Gramm Semmelbrösel. Wer will, kann dann noch Zucker hinzufügen, muss man meiner Meinung nach aber nicht machen. Zunächst einmal müssen wir den Topfen nehmen und den passieren wir durch ein Sieb. Hier persönlich würde ich nicht ein zu sehr feinmaschiges nehmen, kann ruhig ein bisschen gröber sein. Ja, danach nehmen wir die Zitrone, säubern die mal schön, also waschen die mal schön ab, auch wenn sie Bier ist, gehört sie gewaschen, und reiben die Hälfte der Schale ab, also von der halben Zitrone nehmen wir die Schale. Nun nehmen wir circa ein Viertel, also nur so grob ein Viertel des bereits passierten Topfens, geben die Butter dazu, den Zitronenabrieb und den Vanillezucker und das Ganze tun wir mal schön schaumig rühren. Wenn wir das haben, rühren wir nach und nach den restlichen Topfen ein und das Ei, also den Topfen zunächst und dann zum Schluss das Ei. Und wenn wir das gemacht haben, wird das Mehl eingearbeitet, damit wir einen schönen Topfenteig haben. Ja, und das Ganze kommt einmal für so circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Zwischenzeit können wir mal die Erdbeeren waschen und vorsichtig abtrocknen. Also mal abhängig von der Größe, sage ich gleich, werden wir mal so circa 16 Erdbeeren benötigen. Wenn es größere sind, kann es natürlich weniger sein. Wenn es kleinere sind, kann es dementsprechend mehr sein. Das ist jetzt nur mal ein Richtwert, also rechnet nicht, dass ihr wirklich das mit 16 macht. Es kann je nachdem, wie gesagt, mehr oder weniger sein. Auf alle Fälle mal 16 beiseite legen, die man dann eben mit dem Teig ummanteln. Die einfach, das macht man so, dann nehmen wir ein Stück vom Teig, drücken den leicht auf der Hand flach, legen die Erdbeere drauf, verschließen das Ganze dann und dann tun wir es in der Hand leicht reiben, um mehr oder weniger schöne Knödel zu formen. Das machen wir dann nach und nach und die stellen wir mal auf einem Teller beiseite. Dann nehmen wir die Butter oder die Margarine, schmelzen die in einer Pfanne Wenn wir das haben, kommen die Brösel dazu, die werden darin goldbraun angeröstet. Die restlichen Erdbeeren, die wir nicht mehr benötigen, die passieren wir dann zum Beispiel mit einem Pürierstab, Zauberstab, der Flotten Lotte oder wie auch immer ihr das machen wollt. Wenn wir das haben, diese Sauce, können wir unter Umständen das noch mit Staubzucker abschmecken. Muss man nicht, kommt ganz darauf an, wie süß ihr das haben wollt. Dann stellen wir einen Topf mit Wasser auf den Herd, bringen den zum Kochen. Wenn das kocht, wird es leicht gesalzen, Temperatur zurückgedreht und bei geringer Hitze lassen wir dann unsere Knödel für so circa 7 bis 8 Minuten drin ziehen. Also wirklich nicht kochen lassen, nur ganz, ganz leicht köcheln. Ein bisschen blubbern darf es, aber wirklich nicht viel. Muss auch nicht blubbern, es soll einfach schön heiß sein. Ja, die fertigen Knödel, wenn die gegart sind, sofort rausnehmen, im Brösel wälzen. Das ist ganz essentiell, dass man das sofort macht, nicht stehen lässt. Und dann, ja, muss man es eigentlich nur mehr auf einem Teller anrichten, ein bisschen Erdbeersoße dazu und dann kann man es auch schon servieren. Das könnt ihr auf der einen Seite als Nachspeise servieren oder wie es auch wir essen, mit einer Suppe davor. Dann die Erdbeerknödel als wunderbare süße Hauptspeise. Ja, und bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, habe ich noch zwei kurze administrative Sachen. Ich habe ja vor einiger Zeit Audioboom, diesen Audiodienst im Internet, erwähnt und gemeint, wer möchte, kann mir darüber gern Audiokommentare schicken. Das habe ich jetzt wieder eingestellt. Ich habe nachgesehen, ist nichts gekommen. Darum, wenn ihr mir gerne einen Audiokommentar schicken wollt, Kritik, Anregung, was auch immer, halt, wenn ihr mir was Gesprochenes schicken wollt, macht es am besten per Mail. E-Mail-Adresse findet ihr unter gabelbissen.at. Ja, und das Zweite, was ich gerne noch erwähnen möchte, vielen Dank für euer Feedback bezüglich der Frage mit den Adeligen von Österreich, mit dem verstorbenen Kaiser etc. Der Grundtenor war eigentlich sehr, sehr positiv und es war immer gesagt, ja, wenn es passt, dann kannst du das ruhig machen und so werde ich es auch tun. Wenn zu einem Gericht, zu einer Frucht oder sonst was, das irgendwie mit einem Adeligen in Verbindung steht, werde ich gerne in komprimierter Form euch etwas über den erzählen. Wie gesagt, keine Sorge, ich werde euch garantiert nicht unnötig mit Jahreszahlen oder sonstigen ehelichen Sachen, der war Vetter zweiten Grades von Kaiser, was auch immer wem, das wird es alles nicht geben. In kurzer Form einfach ein bisschen was über den, sein Leben oder ihr Leben präsentieren. Ja, und somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Jetzt fängt ja die Erdbeersaison so richtig erst an. Somit wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachkochen des Rezepts. Wenn es Fragen zu den Knödeln oder zu den Erdbeeren generell gibt, ihr wisst, ihr könnt mich jederzeit gerne kontaktieren. Ich helfe natürlich immer gerne weiter. Somit sage ich danke fürs Zuhören, wünsche wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.